Kanal, in der Norden macht für das genannte Land. Sie sind die wahren Herrscher auch in unserem Land. Alleine machen sie nicht ein, und in meiner Hand, denn wir haben es erlaubt. Alleine machen sie nicht ein, und in meiner Hand, das ist